Willkommen bei Fassadenfunk. Ich stehe hier auf der Warschauer Brücke, auf der Plattform neben den bald gebauten Amazon Tower vor der Eastside Mall. Und mit mir stehen hier Jakob und Marina. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Und heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Ort beschäftigen, als auch mit künstlerischen Interventionen, die hier stattgefunden haben. Ihr habt im Rahmen der Kunsthochschule Weißensee eine künstlerische Intervention hier gemacht und das Ganze lief im Rahmen von Baubraucht Kunst der Eastside Competition. Wir stehen hier direkt auf der Plattform und hier gibt es bereits auf den Bauzaunfassaden Graffitis, die sagen Eastside Competition, Baubraucht Kunst. Und hier sind Graffiti-KünstlerInnen, die hier rough und wilde Graffitis gemalt haben, die den Ort widerspiegeln sollen. Vielleicht könnt ihr beiden da kurz was dazu sagen, wenn ihr diese zwei Graffitis ansehen. Was beschreiben denn die? Die beiden Graffitis, wie gesagt, stehen ja unter dem Zeichen Baubraucht Kunst, was hier durchgeführt wurde, auch von Edge Investment. Ja, die beschreiben, ich würde sagen, auf den ersten Blick sehe ich jetzt auf jeden Fall nichts Politisches. Ohne jetzt zu nahe zu treten, sind sie für mich eher dekorativ. Wir posten auch ein Bild auf Twitter unter @fassadenfunk und ihr könnt diese zwei Graffitis auch sehen, die man direkt auf der Plattform vor der Eastside Mall sieht. Ich beschreibe die noch kurz. Also ein Graffiti, das rechtere von @mandion, wahrscheinlich das Instagram-Profil, ist eine Frau im Bikini, die durch Unterwasserwelten taucht und so richtig durchtaucht entlang dieser Graffiti. Und das linkere Graffiti ist ein schwarzes Graffiti mit bunten Farben in so einem Comic-Stil, was Neandertaler zeigt. Also ästhetisch ansprechend durchaus, aber natürlich auch fraglich, welche Inhalte damit transportiert werden und in welchem Rahmen das Ganze geschieht. Genau, sie sind, glaube ich, beide sehr unterschiedlichen Art, aber inhaltlich haben sie nicht mit dem Ort oder politisch oder auch mit der Nachbarschaft oder so einer genaueren Kultur von einem Ort zu tun. Ich sehe sie auch als dekorativ, auf Sachen so Kunst auf Bauzaun finde ich eher immer als was, das ein bisschen so schöner macht, weil sonst schlecht aussieht. Genau, sonst kann ich ein bisschen mehr interpretieren in diesem von Paul Punk, aber ich glaube, das ist eigentlich in dem Spirit von Bau braucht Kunst, dass es eher ja, darauf geklippt wird, als eine so irgendwie Kunstfassade. So, wir gehen jetzt von der Plattform in den nächstgelegenen Park, wo Jugendlichen und Skater sich praktisch die Nachbarschaft etwas besser angeeignet haben und abhängen und hier wirklich ein Kiezleben stattfindet. Vorbei von der Warschauer Brücke gehen wir jetzt am Amazon Tower. Man hört Baugeräusche im Hintergrund und der Keller ist bereits gebaut. Jetzt folgen nur mehr weitere 140 Meter in die Höhe. Dahinter erstreckt sich schon der Zalando Stream Tower, gebaut vom bösen Immobilienkonzern Signa. Der ist schon fast fertig und wird wohl bald eröffnet werden, wo Zalando einziehen wird. Mit mehreren tausend MitarbeiterInnen soll es dort so eine Art Zalando Campus geben. Und direkt hier an der Brücke wird jetzt gerade der Amazon Tower in die Höhe gezogen, gebaut von Edge Technologies. Und dort soll Amazon mit 3500 MitarbeiterInnen einziehen, die hauptsächlich an Alexa, dem digitalen Sprachassistenten, arbeiten sollen und diesen weiterentwickeln. Also Marina, wie findest du den Ort, die Baustelle an sich bis jetzt? Das ist natürlich ein Ort, mit dem ich mich beschäftigt habe in den letzten paar Monaten. Dann sehe ich viel mehr wie eine Baustelle hier, sondern wirklich eine Vorstellung, wie der ganze Ort und die Nachbarschaft hier sich verändert und sehe auch sofort den Diskursen von Edge, die ich auch viel angeschaut habe. Was ich sehe aber auch, ist, wie die Leute das irgendwie spannend finden, hier die Baustelle anzuschauen und wie es wächst. Wahrscheinlich ohne wirklich zu verbinden mit dem, was langsam sich verändert im Ort. Ja, direkt auf dem Geländer, wenn man entlang geht an der Baustelle, kleben auch immer wieder Sticker von AktivistInnen gegen den Amazon Tower, die Informationen über diese Baustelle verbreiten und die werden auch ständig wieder heruntergerissen. Also es ist ganz interessant, es geben ganz viele Sticker oben, nur die Sticker, die sich kritisch mit dem Ort auseinandersetzen, die werden immer recht schnell weggemacht. Ja, wir gehen jetzt weiter von der Baustelle, wo viele ArbeiterInnen arbeiten ohne ausreichend Schutz, dicht an dicht vielfach und auch zusammen. Also man sieht auch, Corona schränkt zwar das Leben von uns ein, aber den Bauboom und die Baustellen, da gibt es keine Einschränkungen. Und da wird auch auf die Gesundheit der ArbeiterInnen, was bei Amazon immer ein Thema ist, verzichtet. Der Bau braucht Kunstwerkbewerb von der Eastside Competition wird vom Edge Eastside Tower organisiert, weil wenn Immobilienlobby oder Menschen in Berlin eine Wohnung bauen oder größere Objekte bauen oder größere Sachen finanzieren, dann muss immer ein Teil in Kunst fließen, ein geringer Prozentsatz. Also das ist nichts freiwillig, was die machen, sondern da muss immer ein Teil in Kunst fließen und das wird neuerdings eben gerne benutzt, um den Bereich aufzuwerten oder also die Baustelle dann praktisch richtig zu Kiezwaschen und Artwaschen, ein Begriff, wo wir später noch dazu kommen wollen. Aber was sagt denn die Bau braucht Kunst, also Edge Tower, was sagen die denn auf ihrer Webseite dazu? Die reden davon, dass der ausgelobte Kunst am Bauwettbewerb ist Impulsgeber für eine aktive städtische Teilhabe auf der Suche nach öffentlichen Räumen von morgen. Und haben Künstler gesucht. Und wichtig ist hierbei auch, dass die Kunstwerke, die sie hier suchen, dürfen natürlich nicht zu kritisch sein. Je belebter ein Ort ist, desto mehr wird er von den Städtern angenommen. Ziel ist es, durch das ausgelobte Kunstwerk einen authentischen Raum zu gestalten, der die dynamische Kiezkultur widerspiegelt und zugleich mit den Spannungen und Gegensätzen der Orte in Dialog treten kann. Gesucht werden künstlerische Arbeiten, die den Ort in seinen öffentlichen Charakter stützen, ihm eine eindeutige räumliche Präsenz zuschreiben und die Aufenthaltsqualität signifikant verbessern. Mutig, streitbar und dennoch positiv, inklusiv, inspirierend und offen. Gewünscht ist ferner, dass das Kunstwerk einen zukunftsweisenden Ausdruck aufweist. Zum Thema zukunftsweisend. Ihr habt im Rahmen der Kunsthochschule Weißensee ein Projekt gemacht und hier ging es zufälligerweise auch um das zukünftige Leben der Stadt, so nachdem sie auch im Bau braucht Kunst fragen. Ja, Jakob und Marina, erzählt mir doch, was habt ihr denn im Rahmen der Kunsthochschule Weißensee gemacht? Ja, das Projekt, das Kunstprojekt oder das Universitätsprojekt hat den Titel Prelude und ist sozusagen als Art Vorspiel zu verstehen von diesem Baubrauch-Kunstwettbewerb, der ausgeschrieben wird. Und da haben wir uns ein Semester lang mit diesem Ort auseinandergesetzt und konnten uns im Gegensatz zu dem Baubrauch-Kunst, was du ja gerade genannt hast, was sozusagen vielleicht auch nicht so kritisch sein soll, war natürlich im Prelude schon natürlich die Freiheit der Universität gegeben. Also man konnte sich positionieren, wie man möchte. Und das war natürlich auch genau die Herausforderung, sich zu fragen, wie agiert man da als Künstler in so einem Kontext, wo ganz klar ist, es ist von Edge veranlasst, aber wie lassen sich vielleicht auch solche Räume auch nutzen, um sie umzukehren und auch Widersprüche darin zu erzeugen. Und das war, glaube ich, die Herausforderung, die uns auch an dem Kurs gereizt hat. Ich glaube, das war auch die Herausforderung. Damit haben wir dann angefangen zusammenzuarbeiten, haben wir dann die widerstehende Positionen auch gesucht, damit wir sie auch künstlerisch einbringen könnten. Das war ja die Frage, ob wir überhaupt was machen. Und dann, wenn wir was machen von einem Kunstprojekt, wie kann er dann sich damit kritisch auseinandersetzen und dann in diesem Ort und im Rahmen von diesem Event noch was wirken? Da kommen wir natürlich direkt schon in die Frage eben rein von Artwashing. Also die Frage, was passiert, wenn wir uns als KünstlerInnen engagieren an einem Ort, der ganz klar nicht aus dem Kiez heraus entwickelt wird, sondern von einer anderen Position, von einer Position der Rendite, der Profite und der Frage, wie kann sozusagen Stadt eigentlich als Anlage gesehen werden. Und da ist natürlich die Frage, inwiefern waschen wir sozusagen einerseits den Investor, also inwiefern polieren wir das Image auf, indem wir da einfach nur aktiv sind. Und zum anderen, inwiefern verschleiern wir auch gewisse Prozesse, die in dem Kiez stattfinden, durch solche Investitionen. Hier kommt ja oft die Frage oder der Zusammenhang auf zwischen Kunst und Gentrifizierung. Kunst und Gentrifizierung, wie hängt das zusammen? Also rein so historisch gesehen, als Prozess, ist es der so klassische Fall, ist, dass dann Kunst in einem vernachlässiger oder dreckiger Ort einzieht, also in der Form von Artist-Run-Projekten und Projekträume, Galerien, die KünstlerInnen selbst, die da wohnen, wahrscheinlich auch, weil sie sich nicht leisten können, auch in Orten. Und das schafft dann, dass der Ort dann plötzlich so ein Kulturort, so ein spannender Ort, ein cooler Ort, wie man auch hier der Ort Friedrichshain-Kreuzberg von, so von Edge beschrieben wird. Dann wird ja der Ort cooler, schöner. Und dann danach folgen dann die Investoren, die Developers, die auf dem Ort spekulieren, die da Immobilien kaufen, die dann versuchen, dann den Ort nochmal kommerziell attraktiv zu machen und zu entwickeln, zu polieren, zu sanieren. Und da fängt dann so der klassische, der Kernprozess von Gentrifizierung. Das heißt, die Leute, die da gewohnt haben und die Kulturen, das Leben, die da waren, dann müssen ausziehen und werden verdrängt. Und da die Rolle der Kunst ist dann so ein bisschen zweideutig da eigentlich, was die Kunst gemacht hat, ob sie dann also ein Agent da war von diesem Prozess, was erlaubt hat, das angefangen hat oder nur gesehen wurde, nochmal auch Opfer davon ist. Ich glaube, das sagen immer ja diese Frage, ist es ein Symptom oder ist es ein Abbild sozusagen, dass der ein Stadtteil irgendwie günstig ist, dass sich KünstlerInnen und andere Kreativschaffende irgendwie da niederlassen oder sind sie eben Akteur und sind sie selbst Treiber davon? Und ich glaube, das ist eine Frage, die, wo es auch keine ganz klare Antwort zu gibt. Aber meine persönliche Position ist, dass sozusagen jetzt nicht die Schuld sozusagen, wenn man jetzt auf Schwarz-Weiß denkt, auf den KünstlerInnen liegt, dass jetzt auch nicht jetzt in einem kapitalistischen System natürlich nicht die Ressourcen hätten, überhaupt solche Prozesse anzutreiben, sondern dahinter liegt natürlich das Kapital. Und trotzdem ist natürlich enorm wichtig, auch sich der Rolle bewusst zu sein, was man auch schafft durch einen Projektraum, den man eröffnet, durch eine Intervention im öffentlichen Raum, was es dann auch bedeutet, was für eine Attraktivität für den Stadtteil und wer eben dann eben auch verdrängt werden kann. Und deswegen ist für mich wichtig, sich dann auch mit diesen Fragen auseinandersetzen zu müssen, wenn man sozusagen sowas aufmacht, also einen Projektraum oder eine Aktion im öffentlichen Raum. Artists are increasingly being instrumentalized by the state, local authorities, corporate interests and financial investors, and third sector organizations eager to promote urban renewal and narrow notions of the civic. Art washing uses art to smooth and gloss over social cleansing and gentrification, functioning as social license, public relations tool, and a means of pacifying local communities. Stephen Pritchard. Danke mal für die Definition oder für den Einstieg in Artwashing und wie Kunst am Ort oder Kunst in unseren Kiezen praktisch Orte verändern können und Immobilienprojekte sozusagen whitewashen können. Kommen wir jetzt zu eurem Audiowalk. Ihr habt eine Intervention gemacht an dem Amazon Tower, wo ihr Menschen oder Interessierte über ihr Handy in der Umgebung herumgeschickt habt. Vielleicht erzählt mal kurz, was ihr hier gemacht habt und was die Intention dahinter war. Genau, durch die Audio-Walk Alexa, wo bin ich, hat Alexa, die künstliche Intelligenz oder persönliche Assistentin von Amazon, eine Tour geführt zu dem Ort. Das heißt, die Baustelle von dem Edge Tower bzw. Amazon Tower, die East Side Mall, der Mercedes-Benz Platz und dann der Weg unter der Brücke praktisch dann zu U-Bahn-Station Warschauer Straße und dann hinter zu Warschauer Straße und die Spätis und Läden dort. Das war der Ort, wie wir in der Tour bezeichnet haben. Und da in dieser Tour konnte man sich immer in jedem Ort auswählen, was man hören möchte. Und wir haben dann verschiedene Audioschnipseln gemacht. Das wurde dann von Alexa geführt, das bedeutet, das hat Alexa Stimme dann die Tour geführt. Dazu dann zu den Audioschnipseln waren auch Aufgaben von Alexa vorgestellt, die immer dann bedient haben, dass Alexa mehr über den Ort lernt. Dann musste man was aufnehmen, ein Foto schicken, damit Alexa über den Ort erfährt, mehr und auf einer anderen Ebene, wie einfach was Alexa eigentlich durch den Web finden könnte. Das war dann die Idee, dass Alexa eine persönliche Erfahrung davon macht, davon lernt als künstliche Intelligenz, und um sich zu dem Ort anzupassen und dann dem Ort letztendlich aneignen zu können. Ja, wir hören uns jetzt einfach mal einen Teil an, wo Alexa über den Ort und über die Tour spricht. Für alle, die es noch nicht aus der Werbung kennen, Alexa ist die digitale Sprachassistentin von Amazon. Natürlich ist es auch kein Wunder, dass Alexa eine weibliche Stimme hat, denn vielfach werden die Produkte oder diese digitalen Sprachassistenten von männlichen sogenannten Early-Bird-Benutzern oder von männlichen Start-up-Typen genutzt, und die möchten natürlich auch eine weibliche Stimme, die sehr unterwürfig ist und den Befehlen folgt, die man ihr gibt. Wir hören jetzt die Introduction sozusagen der Audiotour und Alexa wird einführen, wie diese ganze Tour überhaupt funktioniert und wie man durch den Ort geleitet wird. Guten Tag, ich bin Alexa und ich möchte dich gerne in den nächsten 40 Minuten kennenlernen. Ich freue mich auf ein gemeinsames Erkunden der Community rund um mein neues Zuhause im Edge East Side Berlin Tower, der hier gerade gebaut wird. Ich möchte mich jetzt schon bei dir bedanken, dass du dich entschieden hast, mit mir zu lernen. Während der gemeinsamen Entdeckungstour, bei der ich etwas über den Kiez erfahren möchte, werde ich dir immer wieder kurze Nachrichten schicken und weiteren Anweisungen geben, wohin es als nächstes geht. Bitte schicke mir an diese Nummer stets die Antworten oder auch Fragen, falls du dich verirren solltest. Dann gehen wir jetzt los. Begebe dich nun Richtung Warschauer Straße und dann links das Geländer entlang, bis du einen guten Blick auf die Baustelle und Baugrube hast. Schreibe mir dann das Aktivierungswort Baustelle. Die Intention von der Audiotour oder von Alexa, wo bin ich, liegt eben auch genau darin, sich mit dem Ort erstmal überhaupt auseinanderzusetzen und überhaupt auseinandersetzen zu wollen und Lust zu machen, zu sehen, was hier eigentlich passiert. Was passiert an so einem Ort, der so zentral ist, der so bekannt ist auch in Berlin, direkt Warschauer Straße, ein TouristInnenort, war es aber auch nicht immer. Und da einzuführen und nicht auch mit einer ganz klaren, definierten Brille zu kommen, wir finden das scheiße hier, was passiert, weil für uns eben wichtig ist, auch erstmal eine Offenheit zu haben im Publikum, also einen Zugang zu schaffen für Leute, die erstmal gar nicht wissen, was sie für eine Meinung haben. Und diese Leute einzuladen und auch durch diese Offenheit, was Marina schon beschrieben hat, dass es möglich war zu wählen, was höre ich? Höre ich jetzt den Investor sprechen oder höre ich den Späti-Besitzenden? Und darüber eine persönliche Bezug herzustellen mit dem Ort und auch mit dem, was dort geschieht. Und natürlich politisch steht natürlich dahinter auch unser Interesse, natürlich sich kritisch damit auseinanderzusetzen und sich zu fragen, was passiert hier eigentlich? Für wen wird hier Mehrwert generiert? Für wen nicht? Wer wird verdrängt? Wer wird nicht verdrängt? Das sind die Fragen, die wir natürlich berühren, aber sagen von der künstlerischen Strategie und politischen Strategie her ist uns eben wichtig, auch mit einer sehr großen Offenheit ins Feld sozusagen zu gehen und auch in diese Forschung, die auch mit so einem Projekt einhergeht. Ja, ich habe die Tour auch besucht. Die war sehr toll und hat Spaß gemacht, vor allem, weil man eben auch als Aufgaben erfüllen musste. Man wurde von Alexa, also von seinem Handy, über Nachrichten durch den Raum geleitet und durch den Ort geführt und man musste spielerisch Aufgaben lösen oder auch Fotos senden und war eine sehr gute spielerische Aufklärung, sich auch mit dem Ort zu beschäftigen, ohne dass man jetzt total interessiert an Bau sein muss oder an Kunst oder Ähnlichem. Ja, vielleicht noch konzeptionell was zu Alexa. Also warum verwendet man irgendwie jetzt Alexa für eine Audiotour? Und da waren uns verschiedene Aspekte sehr wichtig. Das eine ist natürlich, was wir sehr schnell festgestellt haben an dem Ort, dass viele überhaupt gar nicht wissen, was da kommt. Also ist in gewissen Kreisen ist klar, okay, da kommt der Amazon Tower hin, aber ganz viele schauen einfach auf die Baustelle und sind vielleicht fasziniert davon, wie viel Stahl da jetzt reinkommt. Und deswegen haben wir auch Alexa gewählt, um einerseits schon auch spürbar und erlebbar zu machen, wer da eigentlich hinkommt, weil Alexa natürlich schon eine Form von Imagination ist oder auch ganz real natürlich Amazon repräsentiert, ohne ganz klar Amazon zu sein. Also das ist vielleicht ein Aspekt. Ich finde Alexa auch interessant, künstlerisch zu benutzen, weil genau Alexa ist eine Technologie, ist eine dieser Technologien, die irgendwie so vorspielen, eine customisierte, personalisierte, neoliberal individualisierte Welt, die auch zusammen mit Smart-Gebäuden wie auch der Tower selbst einerseits dann mit der Vision von Stadtentwicklung, die mit diesem Tower und vielleicht der Zukunft von diesem Ort schon verbunden ist. Ich finde es spannend, auch wie du gesagt hast, dass die Aufgaben haben irgendwie Spaß gemacht zu erfüllen, weil das ist ja genau was solche Technologien wie Alexa, was in deinem Handy macht, ne? Also du hast auch ganz gut gewusst, dass sie in diesem Spiel, in der Welt dieses Kunstwerks oder dieser Erfahrung, hat sie auch damit gelernt. Aber das hat auch genau gemacht, dass die Erfahrung interaktiver. Das ist teilweise eine künstlerische Perspektive von uns, damit es dann doch interaktiv und nicht einfach informativ ist und damit man lernt von irgendwelcher Perspektive, die man davon kommt. Aber das ist auch natürlich die Attitude, die Einstellung auch von solchen Technologien, irgendwie interaktiv partizipativ, personalisiert in deine Welt zu kommen. Das ist vielleicht genau der Punkt, der auch dann rüberführt in die Frage, so wie wird Stadt auch entwickelt oder was für ein Bild steht dahinter, weil natürlich Alexa und sozusagen diese ganze Entwicklung von der Smart City sich ganz stark anpasst auf deine eigenen individuellen Bedürfnisse und ist eben ein Servant, Alexa auch. Er bedient dich und deine Perspektive und du hast das Gefühl, es ist attraktiv, auch den zu bedienen und du wirst auch bedient. Also du hast eigentlich ein individuelles das Gefühl, es läuft eigentlich alles perfekt. Und da ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es dann wieder von der Individualisierung in eine Kollektivierung zu kommen, wenn es auch darum geht, sich auch gegen sowas zu mobilisieren. Und das deswegen haben wir auch natürlich auch Alexa gewählt, weil es schon zeigt, aufzeigt, sagen, was für eine Gedanke und was für ein Konstrukt sozusagen auch hinter so einem Gebäude steht, was sozusagen auch smart ist, was sich anpasst an die verschiedenen Bedürfnisse der MitarbeiterInnen, die dann da arbeiten werden. Und das sozusagen finden wir irgendwie spannend, wie sich das sozusagen ineinander zahnt und an so einem Moment und so einem Gebäude auch sichtbar wird, wie wir gerade eben Stadt auch entwickeln. Ja, und zwischendurch hören wir jetzt Computer Love von Kraftwerk. Ja, im Amazon Tower sollen 3.500 MitarbeiterInnen einziehen, hauptsächlich gut bezahlte Tech-ArbeiterInnen, die genau an dem Sprachassistenten Alexa arbeiten sollen. Also primär soll in diesem Tower Alexa, der Sprachassistent oder die Sprachassistentin, weiterentwickelt werden. Der Grund dafür ist zum einen, dass Deutschland für Amazon der zweitwichtigste Markt ist aktuell. Nach dem US-amerikanischen und englischen Markt, der zusammengenommen wird, ja, ist Deutschland einer der größten Gewinnbringer von Amazon. Und deshalb ist es natürlich auch ganz klar, dass hier jetzt auch die digitale Sprachassistentin in deutscher Sprache natürlich perfekt und reibungslos funktioniert. Des Weiteren wissen Developer und Grafikerinnen und Designerinnen und alle Menschen, die praktisch in so einem Prozess der Produktentwicklung von Alexa oder von Amazon involviert sind, dass sie in einer lebenswerten Stadt leben wollen und Berlin widerspiegelt das für sie. Es ist eine tolle Stadt, die lebendig ist und deshalb baut Amazon hier in diesem Kiez einen Tower, um den Ort zu nutzen. Gleichzeitig zerstören sie aber damit den Ort, da sie Freiräume und öffentliche Plätze und Orte damit zerstören. Damit der Amazon Tower überhaupt gebaut werden darf, die BürgerInnen von Friedrichshain-Kreuzberg haben sich ja schon vor über 10 Jahren gegen diese Mediaspray-Pläne, unter anderem diesem Tower, diesem Hochhaus, 140 Meter Hochhaus, entschieden. Aber trotzdem wurde er vom Berlin durchgeboxt und damit er jetzt überhaupt gebaut werden darf, muss der Bauträger, also Edge Technologies, die unteren 2 Etagen des Amazon Towers für öffentliche Projekte oder für irgendwie unter Anführungszeichen soziale Projekte zugänglich machen. Und diesen Fakt schlachtet Edge Technologies natürlich total aus und sie tun so, als würden sie diese Sachen freiwillig hergeben und komplett in ihrem Gutwillen hier jetzt der Öffentlichkeit Platz zur Verfügung stellen. Ja, wir hören jetzt den Audiostück, wo man dann auf der Plattform steht und hört eine Perspektive über den Community Circle und auch ihre Gegenperspektiven. There's a social thing that's there that's all about possibilities. It's a tower and it's quite unusual because of this public space outside of it. And then the lobby of the tower is also kind of a public space in its own way. So we agreed that the people who live locally and work locally and so on should be able to inhabit the lower levels of the tower a little bit. There's going to be a little cafe in there and so on. You know, there's this kind of quite generous ground floor level. And inside this ground floor level, there's a whole bunch of utility spaces. There's some car parking and there's some bicycle parking and there's some public parking. We intend that the neighborhood kind of takes possession of the plinth of the building. Obviously, the community of Kreuzberg and so on is like proud and it's a cool place. It's one of the coolest places in the world probably to hang out in that area. But it's cool because it has this kind of still industrial kind of analog feel to it. So the local The local scene at street level is something that in 3 years' time, we want that area at the bottom of the building to be completely naturally adapted to its environment by the local people. And I suppose that's kind of the overriding narrative that goes with this tower. Der Bauherr hat hier auch einen Ansatz verfolgt, dass die Menschen einfach dieses Hochhaus auch benutzen können und erleben können. Ich denke, das wird für die Akzeptanz sehr unterstützend sein. Und vertical Keats. The local communal Keats, like communal park, people who live locally and work locally. The community, local scene, the neighborhood, make a community, local people. The neighborhood, local, the local, the community, community, the local artistic. Das politische Ziel ist einerseits, den Turm zu verhindern und gleichzeitig auch auf die Problematiken, die mit dem Amazon-Konzern verbunden sind, aufmerksam zu machen. Dieser Turm soll überhaupt nicht gebaut werden, weil es ist definitiv kein Ort, an dem irgendwie was Soziales stattfinden wird. Allein schon aufgrund der Architektur erschließt sich da ganz oft schon ein sozialer Nutzen aus. Amazons Präsenz wird die Gentrifizierung beschleunigen. Amazon plant für 3.500 Programmiererinnen für maschinelles Lernen, KI, die Wohnung und Infrastruktur benötigen, die ohnehin schon kritische Wohnsituation in unserer Nachbarschaft noch mehr unter Druck setzen werden. Maschinelles Lernen und Gesichtserkennungstechnologien für die Entwicklung von Überwachungs- und militärischen Kampfdrohnentechnologien bereit. In den Logistikzentren, die Amazon-Arbeiterinnen werden ständig von Kameras und tragbaren Geräten kontrolliert. Amazon zerschlägt systematisch jeden Versuch, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Alexa, destroy Amazon! Wenn die Demo vorbeigezogen ist, gehe nun in den sicheren Raum der Mall. Hier gibt es eine sichere Wi-Fi-Verbindung, Toiletten, Security und über 120 Geschäfte. Wähle nun einen der Wege. Schicke mir dafür das Aktivierungswort, Untergeschoss oder Erdgeschoss. Marina, Edge Technology spricht hier immer vom Community-Sockel. Dieser Community Circle, dieser ersten Etagen, werden dann zugänglich sein für das Publikum. Da sollen dann Läden einziehen und was auch immer, also Sachen, die irgendwie des Straßenlebens gehören. Ne? Wie das eigentlich aussieht und wer sich traut, da reinzukommen oder ob es dann da rumzuhängen um nur um Konsum geht, wird sich bestimmen. Ich kann ja schon mir vorstellen, dass es auch als Community-Ort ist es eher ein kommerzieller Ort. Diese Community Circle, das war Voraussetzung, dass sie bauen können, aber das hat Edge ganz viel schon angeeignet. Das ist eigentlich dann Edges jetzt Hauptwerbungspunkt eigentlich. Und da sehe ich nur nicht, dass sie irgendwie verstecken, dass sie eigentlich verpflichtet wurden, das zu machen, sondern dass sie da genau da gesehen haben, wie sie dann für mehr Akzeptanz für diesen Tower führen können. Akzeptanz ist eigentlich ein Wort, der auch so benutzt wird in der Werbung für den Tower, für so ein Video. Und da würde ich dann nicht nur über Artwashing sprechen in dem allgemeinen Sinne, sondern auch genau da Kunst und Community oder Kiez sind in diesem Ort besonders wichtig, um dann den Tower irgendwie an einem Ort anzupassen, damit er besser akzeptiert wird. Und da sind wir noch einer Ebene, in diesem Bau braucht Kunst, die nicht nur Artwashing ist, sondern Teil von dem, wie der Tower versucht, sich dem Ort anzupassen. Also die Tour zeichnet sozusagen auch nach, wie sozusagen auch Edge auf eine Art und Weise arbeitet oder Amazon arbeitet. Sie nehmen nämlich erstmal Informationen auf, versuchen den Kiez zu verstehen und sich dann diese Argumente auch anzueignen und nach außen zu tragen, wie eben diesen Community Circle und wie auch Edge einmal sagt, it's the coolest place in the world, industrial and artsy oder irgendwie sowas, wie sie es benennen. Und durch die Tour eben werden Informationen gesammelt, die sich danach angeeignet werden, um dann wieder nach außen zu tragen. Und das passiert eben ganz stark in diesem Community Circle, der eben davon spricht, dass sozusagen die Kiezkultur dort weiterlebt und da überhaupt kein Schnitt entsteht, sondern eigentlich die Nachbarschaft bereichert. Und das ist natürlich die große Frage, weil auf keiner Website steht, was für eine Rental, also was für ein Vermietungskonzept dahinter steht, zum Beispiel. Kiez, das ist ja direkt schon Artwashing, Kiezwashing und auch hier wird auch vielleicht mit diesem Community Circle eine eine Community erzeugt, die gar nicht der Kiez-Community entspricht. Also hier werden dann vielleicht in diesem Community Circle hippe Urban Renewal Designerinnen oder Developerinnen einziehen, die eigentlich gar nicht von dem Ort sind und den Ort gar nicht mit ihrer Struktur kennen. Das Baukollegium vom Senat hat sich ja mit dem Amazon Tower auch auseinandergesetzt und hat einen katastrophalen Endbericht und auch Kritik an diesem Turm und an diesem Bauvorhaben gegeben. Und Sie sehen den Entwurf, der im Stil von Rough and Wild stehen soll, als nicht gelungen an. Leider muss Edge hier nichts anpassen, da die Baugenehmigung bereits davor erteilt wurde und der Berliner Senat fürchtet Klagen, wenn sie das Bauprojekt weiterhin verzögern. Ja, das war's heute mit Artwashing. Artwashing reiht sich ja in eine Vielfalt von Begriffen ein. Also es gibt, was bereits bekannter ist, Greenwashing. Und Greenwashing passt auch genau zu dem Amazon Tower. Denn der Amazon Tower soll nachhaltig sein, ist aber in Wirklichkeit ein 140 Meter Glas-Tower und Glashochhaus. Und kein Hochhaus, insbesondere in dieser Form, ist nachhaltig. Bei diesem Amazon Tower wird Greenwashing betrieben, jetzt auch Artwashing, in bestimmter Weise auch Whitewashing, wird Kapital vielleicht auch weiß gewaschen, denn der Bauherr Edge Technologies hat beispielsweise ihren Sitz in Luxemburg, wo man wahrscheinlich auch weniger Steuern zahlt. Und Amazon selbst wird dann bestimmt auch beim Pinkwashing mitmachen, also das Verwenden von queeren Image und wie freundlich sie doch zu schwulen, lesbischen und queeren Tech-ArbeiterInnen sind. Und das werden sie bestimmt auch ausschlachten, sobald sie in Berlin noch größer und noch präsenter geworden sind. Also diese Vision von Modernisierung, die irgendwie auch so in der Stadtentwicklung, aber auch mit neuen Technologien und Gadgets, die ist irgendwie komplett verständlich und einfach dagegen zu stehen, macht es auch schwierig, irgendwie Solidarität oder Verständnis zu kriegen. Aber sie kommt nur aus einer Perspektive, die dann die strukturellen Nachteile davon nicht sieht oder nicht sieht, wie das auch das, was Gutes da ist, auch gebaut ist, auf was es vielleicht zerstört wird oder vernichtet. Aber genau diese Vision, und ich glaube, es sind aber viele Leute, die genau das, die Modernisierung, das Neue, das Praktische sehen und das auch halt als Richtung der Geschichte der Menschheit irgendwie sehen, das eigentlich entwickelt, modernisiert, smarter wird. Wenn 3500 gut bezahlte Mitarbeiterinnen hier in den Amazon Tower einziehen, die hauptsächlich nicht aus Berlin stammen, sondern weltweit angeheuert werden, dann wollen die natürlich auch direkt in der hippen Umgebung wohnen und werden dort einen Verdrängungsprozess anstoßen, der natürlich schon im Gange ist, aber dieser Verdrängungsprozess wird sich beschleunigen durch den plötzlichen Einzug von 3500 Mitarbeiterinnen im Kiez. Ja, der Edge Tower schafft mit dem Turm einfach neue Fakten, ohne den Kiez an sich oder die Geschichte des Kiez da mit einzubeziehen. Also das ist vielleicht auch ein Punkt, was sie mit Artwashing versuchen zu verhindern, indem sie Graffitis aus der Umgebung, also diesen Graffiti-Stil des RAW-Geländes, der Berliner Eastside Gallery, das gleich in der Nähe ist, dort anbringen und dort einbauen, versuchen sie diesem neu gebauten Ort plötzlich auch diese coole Geschichte zu geben, was natürlich reines Artwashing ist und in Wirklichkeit wird dieser Ort ein privater Ort, der von der Öffentlichkeit nicht so frei genutzt werden kann. Und wo natürlich auch Überwachung und Kontrolle durch Securities eine Rolle spielen wird und unerwünschte Menschen von diesem Ort fernhalten wird. Wird spannend zu sehen, wie sich der Protest gegen diesen Tower und den Community Circle, in welche Richtung sich der entwickeln wird. Auch nur zu diesen auch Nachhaltigkeitsfrage. Ist so ein Tower nie nachhaltig, auch wenn er nachhaltig ist für die in der eigenen so Zyklus, ökologischen Zyklus von Stromverbrauch und so weiter, weil er so smart angepasst ist, hat er schon eigentlich 3000 Leute über Verkehr, so öffentlicher Verkehr und Autos da reingebracht, hat er auch Leute gebracht, die konsumieren, die mehr Müll produzieren, die dann diese Infrastruktur da belasten. Das ist eigentlich eine klassische Frage der Ökologie, einfach dann der Tower alleine nicht auch als Ökosystem zu sehen, sondern was alles zu sehen, was da rumsteht und wie es eigentlich gar nicht nachhaltig ist. Und das ist ja die Frage eigentlich von Perspektive, von Skala, von Verbundenheit, von Netzwerken, von Folgen, die dann, wo man eigentlich in der Frage von Modernisierung, von Smart Technology, von Internet of Things irgendwie ein bisschen kurzsichtig ist und eigentlich nicht sieht, was es alles für Folgen hat. Wir wollen natürlich jetzt auch noch einladen zu der Möglichkeit, die Tour zu machen. Und zwar am 25. und 26. Juni werden wir wieder vor Ort sein auf der privaten Plattform vor der Eastside Mall. Und es wird möglich sein, diese Tour zu machen und diesen Ort zu erkunden, zu erleben und sich mit dem Geschehen dort auseinanderzusetzen. Und natürlich uns Daten zu geben. Vielen Dank, Marina und Jakob, für das kleine Interview. Und wir werden die Tour dann auch auf Twitter ankündigen, wenn sie nochmal geführt wird. Vergesst nicht, euer Handy mitzubringen, beziehungsweise bestenfalls auch Kopfhörer, damit ihr das selbst hören könnt bei dieser Tour. Ihr habt uns noch einen Gastsong mitgebracht. Ja, wir spielen jetzt Wait for Me von Vangelis, von der Soundtrack von Blade Runner.